Deutschlandfunk. Nachtradio. Have I the right to hold you? You know I've always told you that we must never, ever part. Oh, have I the right to kiss you? You know I'll always miss you. I've loved you from the very start. Come right back, I just can't bear it. I've got to love and I love to share it. Come right back, I'll show my love is strong. Oh yeah. Have I the right to touch you? If I could, you'd see how much you send those shivers running down my spine. Ooh, have I the right to thrill you? You know I'm waiting till you give me the right to make you mine. Well, come right back, I just can't bear it. I've got some love and I want to share it. Come right back, I'll show my love is strong. Hier ist wieder der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist Günther Jansen. Auch in dieser Stunde geht es um Joe Meek, jenen englischen Produzenten, der ab 1960 unabhängig in seinem eigenen Studio Singles am Fließband aufnahm und die an verschiedene Firmen verkaufte. Sein eigenes kleines Triumph-Plattenlabel war schon früh pleite gegangen, aber er machte weiter, jetzt ohne eigenes Label, aber mit seinem RGM, Robert George Meek, Markenzeichen für andere Plattenfirmen. Decca, Columbia, Pi. Wie er aufnahm, das unterschied sich fundamental von den anderen etablierten Studios. Zum Beispiel eben bei Have I the Right der Honeycombs, seiner letzten Nummer 1 Produktion aus dem Sommer 1964, ließ er alle, die gerade im Studio waren, auf der Treppe so laut es ging rumstampfen und zusätzlich ein Tambourin direkt auf ein Mikrofon schlagen, was dem dann doch einige Dellen einbracht. Und ich habe gelesen, es war ein Neumann. Das tut mir jetzt heute noch leid um dieses Neumann 47, aber es war eben so. Und als die Dave Clark Five kurze Zeit später mit Bits and Pieces einen ähnlichen Stampfsound auf einer Hitsingle präsentierte, war sich Meek sicher, dass irgendwelcher aus der Aufnahmesession weitererzählt hat, wie sie diesen Sound hinbekommen haben. Er glaubte auch mal, sein Studio sei verwanzt und kommunizierte deshalb in dieser Aufnahmesession wortlos mit seinen Musikern und dafür mit kleinen Zetteln, auf die er dann seine Anweisungen schrieb. Es gibt viele solcher Geschichten zu lesen und selbst wenn nur die Hälfte wahr ist, ergibt sich das Bild eines ziemlich verschrobenen Menschen, der Aufputschmittel nahm, um seine kostbare Arbeitszeit im Studio zu verlängern. Manchmal liest man auch, er hätte überhaupt nicht geschlafen, das glaube ich jetzt allerdings nicht. Aber was sicher ist, dass er in nächtlichen Seancen zusammen mit Gleichgesinnten versuchte, mit den Seelen Verstorbener in Kontakt zu treten. Thank you. Joe Meek komponierte oft auf die Art, dass er neue Melodien auf irgendwelche Backings sang, die zu etwas ganz anderem bestimmt waren. Bei Telstar war es auch so. Und an der Gitarre eben war wieder Ritchie Blackmore, der mit den Outlaws als eine Art Houseband agierte. Ich sagte vorhin schon, die Tornados konnten nie wieder an den Erfolg von Telstar anknüpfen, auch nicht mit dieser Single Robert. Instrumental, die Tornados und danach The Thunderbolts, March of the Spaceman und zum Schluss Singing the Blues, ein alter Tommy Steele-Hit in der Version der Liverpooler Band Jason Eddy and the Sentrymen. Das war schon eine späte Joe Meek-Produktion, Mitte 1966. Eine schwierige Zeit, Beatles, Stones, all die anderen, alle Bands hatten Joe Meek irgendwie als jemanden von gestern erscheinen lassen, obwohl Meek mit seinem Sound ja eher seiner Zeit voraus gewesen war, aber es ist eben etwas ganz anderes. Hier die jungen Bands mit ihrer neuen, ganz eigenen Kultur, andere Haare, andere Kleidung. Da der exzentrische Produzent im Hintergrund, der nur noch ab und zu einen Hit landen konnte, siehe Honeycombs, aber das war auch schon wieder eine Zeit her, 1964 und das eben, ich sagte es, von 66. Die späten Versuche Meeks mit neuen Bands sind zwar auch interessant, wie ich finde, aber sie sind jetzt umgeben von ganz anderen neuen Klängen. Und da ist dann auf einmal eine Aufnahme von 1957, mindestens ebenso aufregend, in diesem Fall eine Art aufgepeppter Skiffle, schon mit Meeks Produktionstechniken, Jimmy Miller and the Barbecues, Meeks eigene Entdeckung und den Titel hat er auch geschrieben, Sizzling Hot. Oh, yes, I'm sizzling hot, I'm Das war jetzt ein Demo, also keine fertige Platte, City Lights von The Birds of Prey. Es gibt inzwischen eine Reihe von Zusammenstellungen mit Joe Meek-Aufnahmen und da sind dann nicht nur Tornados oder John Layton enthalten, sondern auch eben zum Beispiel Birds of Prey oder hier Benny Parker and the Dynamics. I taught her how, vorher nie etwas davon gehört. Man beachte den merkwürdigen Drum-Sound. Thank you. surprise now. Not the man you knew. I'm not the man you knew. Yeah. I tried so hard. Am 3. Februar 1967, dem 8. Todestag Buddy Hollys, Joe Meeks großem Idol, beging Joe Meek Selbstmord, nachdem er seine Vermieterin Violet Shenton erschossen hatte. Über die Gründe und Umstände ist viel spekuliert worden, zum Beispiel Schulden, bevorstehende Steuerfahndung, das immer noch ausstehende Telstar-Geld aufgrund des Prozesses, der dann nach seinem Tod zu seinen Gunsten ausging. Ein auslaufen oder der auslaufende Mietvertrag im Sommer für seinen Studiokomplex, die Trennung von seinem Freund Heinz 1966, Joe Meek war schwul, auch mit Jeff Godard, seinem langjährigen oder mehrjährigen Begleiter und Komponisten, hat er sich überworfen. Erfolglosigkeit, seine Zeit schien ja doch irgendwie vorbei zu sein. Oder war er gänzlich abgedriftet in seine zweite Welt voller Dämonen? Ich kann das hier überhaupt nicht entscheiden und will auch gar nicht weiter darüber spekulieren. Fakt ist, Joe Meek begeht am 3. Februar 1967 einen Mord und Selbstmord. Musik eben, Come On Back von Paul and Richie and the Crying Shames und jetzt Gotta Be a First Time von The Riot Squad. Feel good today, gonna see my baby. I just got my pay, just got my pay. Gonna ask her maybe. I saw her last night, she said, I'll make you feel alright. I was waiting for her to start. Then I felt her touch and we couldn't pop. Don't say you'll have to go, I wanna let you know. First time, I'll take care of you in everything I do. Baby, there's gotta be a first time. We kissed for a while, I knew things were getting wild. So I'm gonna say, let's stay together this way, 'cause I love her so. Don't say you'll have to go, I wanna let you know. Baby, there's gotta be a first time. Just got my pay, gonna ask her maybe. Was his trade, a seller of lies, a heart so cold, he seemed to hypnotize. He always walks alone, Crawdaddy Simone. He had no axe to grind, you never saw him smile. But his luck was good, he always dressed in style. He always walks alone, Crawdaddy Simone. He ain't got no friends, he ain't got no friends, he ain't got no friends yet. Baby, some black day, Crawdaddy will show. If he comes your way, a man you better go. Just leave him alone, Crawdaddy Simone. Yeah. Oh, he ain't got no friends, he ain't got no friends, he ain't got no friends, he ain't got no friends. He always walks alone, Crawdaddy Simone. Oh, here we go, baby. open. My arms, rat-a-rat-a, boom-boom, rat-a-rat-a, boom-boom, rat-a-rat-a, boom-boom, rat-a-rat-a, boom-boom. I'm gonna walk you home tonight, not any night but tonight. Put a love and kiss me right, not any guy but me right. Rat-a-rat-a, boom-boom, rat-a-rat-a. Alles späte Joe Meek-Produktionen nach The Riot Squad, die Syndicates mit ihrem wilden Crawdaddy Simone und zum Schluss die Impact Ratatatat im typischen Bo Diddley-Rhythmus. Und noch einmal ein Blick zurück, 1959, Meeks eigene Komposition unter seinem Pseudonym Robert Duke für Terry White and the Terriers, Rock'n'Roll à la Joe Meek, Blackout. You can't ruffle my hair, baby, I don't care. But please don't get too bold, 'cause every time you kiss me, blackout, you knock me cold. When we're at a dance, I don't stand a chance on something solid I hold, 'cause every time you kiss me, blackout, you knock me cold. You knock me down like a swatter. You can't play with my time, baby, I won't cry. But please don't get too bold, 'cause every time you kiss me, blackout, you knock me cold. Baby, I won't cry, but please don't get too bold, 'cause every time you kiss me, blackout, you knock me cold. Blackout, you knock me cold. Blackout. Thank you. drei kurze Stücke hintereinander nach Terry White and the Terriers, The Bystanders. Die tauchten in den 70ern als progressive Rockband aus Wales unter dem Namen Man wieder auf. Als Bystanders sangen sie hier She Comforts My Sorrow und als dritte Musik The Blue Man, kurze Ausschnitte aus Meeks eigenem Projekt 1960. Und kurz vor seinem Tod hat er noch einmal ähnliche Sounds aufgenommen, diesmal aber im Kontext eines Liedes, und zwar für Glenda Collins, Musik, Text, Produktion Joe Meek, It's Hard to Believe It. Missiles are here to stay. It's hard to believe it, but I do. They hit the moon with mice and men. One day they'll be sending them back again. It's hard to believe it, but I do. How can they spend a million on a rocket head when there's millions on Earth in need of bread? It's hard to believe it, but they do. We're all in for a shock, and soon, when we find living creatures upon the moon, it's hard to believe it, but I do. I don't need a telescope to see what our future on Earth is gonna be. Don't you disguise it, no, no, not for me. I put my plea for all I'm worth. Let's first make this a better earth. I really believe it, yes I do. What's the matter, girl? You've been moping round like a sore-headed bear. You've got something that was washing out of your hair. I can tell now, something's up now. I can tell the way you turn and smile for me, that your mind is drifting endlessly. I can tell now, something's up now. Is it that guy you saw last night? You danced with when you thought I was out of sight. Or maybe it's because I'm never buy things for ya. But you know I'm so crazy for ya. I can't tell now, something's up now. Say that I don't treat you good. baby, if you were down, you know I'd do all I could. I can tell now something's up now. I get the feeling that we're through. If you could change your mind, please, please do. I think it's best if you make up your mind. I'll leave you, baby, and give you plenty of time. I can't tell now. Something's up now. I can't tell now. Something's up now. Durch Meeks Tod im Februar 1967 wurde eine geplante Single der Honeycombs gestoppt. I Can Tell Something's Up. Das ist gar nicht mehr der typische Joe Meeks Sound. Es geht fast mehr in Richtung Young Rascals, Soul von Weißen, Blue Eyed Soul. Wer weiß, vielleicht hätte Meek da weitergemacht. Joe Meeks große Zeit als Produzent waren die frühen 60er Jahre. Da waren die Singles aus seiner Produktion modern und klangen besser als die meisten anderen. Aber dann kamen die Beatles und all die anderen und schon wurde aus der neuen Popmusik die Popmusik von gestern. Irgendwo habe ich gelesen, Joe Meek hätte so um die 700 Stücke produziert. Ein Besessener. Knapp 40 haben wir in diesen 2 Stunden gehört. Immerhin. Das war der Soundcheck. Im Studio war Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Deutschlandfunk.